Irgendwo im Weltall. Flog ein Raumschiff auf einen seltsamen Kurs. Eigentlich sollte es bloß ein paar Guldens von Sark nach Ararat bringen. Doch es war vom Kurs abgekommen und nun auf dem Weg zu einem unbekannten, nicht erforschten Planeten. Ziemlich aufregend könnte man meinen, aber keines der Besatzungsmitglieder hatte etwas davon mitbekommen. Man muss auch wissen, dass sich niemand ernsthaft für den Kurs interessierte. Und so ist es nicht verwunderlich, dass der Kurswechsel lange Zeit unbemerkt ging. Und der Bordcomputer? Wusste auch er nichts von seinem Kurs? Registrierte er nichts? Oh doch, der Bordcomputer wusste von seinem Kurs. Immerhin hat er ihn selbst eingeschlagen, denn er hat ein altes, fast vergessenes Signal erhalten. So wie diesem erging es auch anderen Raumschiffen. Alle waren unbemerkt vom Kurs abgekommen. Und alle hatten nur ein Ziel.